Anruf 4. Ja, bitte? Hey, Andrea, wo seid ihr denn? Ach, Boris, entschuldige. Wir sind noch mal schnell in den Kaufhof gegangen. Aber so schnell war es dann doch nicht. Daniela, du weißt ja, Daniela. Übrigens, viele Grüße von Daniela. Wo seid ihr denn? In der ersten Etage, Damenbekleidung. Oh nein. Okay, wir kommen. Seid ihr auch wirklich da? Natürlich. Eventuell können wir ja noch mal telefonieren.